Kapitel 6, Übung A14. Hören Sie die folgenden Nachrichten. Was ist richtig, was ist falsch? Kreuzen Sie an. Der langjährige deutsche Olympiaarzt Georg Huber hat am Samstag gestanden, zwischen 1980 und 1990 jungen Straßenradfahrern das leistungssteigernde Hormon Testosteron verabreicht zu haben. Dies teilte das Universitätsklinikum Freiburg mit. Seit 1972 betreute Georg Huber die Straßenfahrer des Bundes Deutscher Radfahrer. Huber ist nach Andreas Schmidt und Lothar Heinrich der dritte Freiburger Mediziner, der im deutschen Dopingskandal geständig ist. Der Bundestag hat heute das Rauchverbot in öffentlichen Verkehrsmitteln und Bundesbehörden mit klarer Mehrheit verabschiedet. Das Gesetz sieht vor, dass in Bundesbehörden sowie Bussen und Bahnen Rauchen nur noch in abgetrennten Räumen möglich sein soll. Wer dennoch qualmt, dem droht ein Bußgeld von bis zu 1.000 Euro. Auch der Jugendschutz soll verschärft werden. Zigaretten und andere Tabakwaren dürfen demnach nicht mehr an Jugendliche ab 16 Jahre, sondern nur noch an Erwachsene verkauft werden. Die Bahn AG hat bereits angekündigt, dass sie das Rauchen in ihren Zügen und auf Bahnhöfen komplett verbieten will. Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Telekom hat der Konzernchef eine höhere Erfolgsbeteiligung für die Belegschaft in Aussicht gestellt. Als Ausgleich für das Entgegenkommen der Mitarbeiter in der derzeit schwierigen Situation könne er sich gut vorstellen, sie in besseren Zeiten stärker als früher am Erfolg zu beteiligen, sagte der Telekom-Chef in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die Telekom streitet mit der Gewerkschaft seit Wochen über die geplante Auslagerung von rund 50.000 Arbeitsplätzen in neue Tochterfirmen. Auch am Freitag streikten wieder rund 15.000 Beschäftigte. In den neuen Firmen sollen die Mitarbeiter weniger Geld verdienen und länger arbeiten. Der Anstieg der Jahresdurchschnittstemperatur wird überall auf der Erde seine Spuren hinterlassen. Der zweite Teil des UN-Weltklimaberichts zählt die Folgen für Natur und Mensch detailliert auf. Afrika wird dem Bericht zufolge am meisten vom Klimawandel geschädigt. Bis 2020 werden zwischen 75 und 220 Millionen Menschen von wachsendem Wassermangel betroffen sein. Außerdem sollen die Ernten zurückgehen. In einigen Regionen könnten die Erträge bis 2020 bis zur Hälfte sinken. Am Ende des 21. Jahrhunderts wird der Anstieg des Meeresspiegels niedrig gelegene Küstenregionen mit hoher Bevölkerungsdichte gefährden. Insgesamt rechnet der Bericht allein für afrikanische Staaten mit Kosten in Höhe von 5 bis 10% ihres jeweiligen Bruttoinlandsprodukts. Die australische Regierung hat gebilligt, dass 22.000 Tonnen Giftmüll per Schiff von Australien nach Deutschland gebracht werden. Der australische Umweltminister sagte gestern, eine Analyse habe ergeben, dass Australien den Müll nicht selber entsorgen könne. Nach Angaben des Bundesumweltministeriums in Berlin existieren zwischen einem australischen Unternehmen und mehreren deutschen Firmen Verträge über die Entsorgung der Abfälle. Das Material lagert derzeit im Hafen von Sydney. Unwetter haben in Teilen Deutschlands erhebliche Schäden angerichtet. In Berlin musste die Feuerwehr am Samstagabend erneut den Ausnahmezustand ausrufen. Im Stadtteil Wilmersdorf stürzte das Dach eines Wohngebäudes ein. Bereits am Freitagabend musste die Feuerwehr etwa 500 Mal ausrücken, unter anderem um umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste zu beseitigen. Glücklicherweise habe es keine Verletzten gegeben, sagte Feuerwehrsprecher Ernst Krinelke. Bei den öffentlichen Verkehrsmitteln kam es zu zahlreichen Verspätungen und Zugausfällen.